Was haben Frank Schirmacher und Michelle Welbeck gemeinsam? Ihre Unerschrockenheit im Aussprechen unangenehmer, unbequemer Wahrheiten und die Beschäftigung mit Geburtenraten. Par contre, la progression de l'islam n'en est qu'à ses débuts. Das Vordringen des Islams beginnt gerade erst, denn die Demografie ist auf seiner Seite. Und weil Europa, in dem es aufhört, Kinder zu bekommen, sich in einen Prozess des Selbstmords begeben hat. Ça va assez vite. Direkt vor Michelle Welbecks Dankesrede hatte ein Schauspieler einige Texte des 2014 verstorbenen FAZ-Herausgebers vorgetragen. Darin hatte sich der Verfasser des Methusalem-Komplotts in ganz ähnlicher Weise wie Welbeck über die drohende Übermacht muslimischer Bevölkerungsanteile geäußert. Frank Schirmacher wurde bei der Preisverleihung als freidenkerischer, origineller Querkopf gewürdigt. Und als ein solcher gilt ja auch Michelle Welbeck. Der sparte in seiner Berliner Rede nicht mit Selbstbewusstsein. Er sei nämlich einer von denen, die den Diskurs in Frankreich aus den Fesseln des linken Denkens herausgerissen hätten, meinte er selbst. Sie sind frei, denn sie sind befreit aus der Zwangsjacke der Linken. Mit anderen Worten, die heiligen Kühe sind tot. Die Wahrheit ist, wir haben das Denken befreit. Jetzt ist es an den Intellektuellen, sich ans Denken zu machen. Und wenn sie ein neues Denken hervorbringen können, dass sie es dann auch tun. Der Schriftsteller, der schon immer mehr als andere den Finger am Puls der drängenden Probleme der Zeit gehabt hat, hat mit Unterwerfung das provokative Buch zur Islam- und Terrorismusdebatte geschrieben. Seit diesem Roman über einen islamischen Staatspräsidenten in Frankreich gilt er als einer der Vordenker der neuen Rechten, als einer, der Ängste schürt jedenfalls. Jetzt in Berlin wurde er sehr deutlich, mit einem Lob auf den Reaktionär. Zum ersten Mal kann man beispielsweise reaktionär sein, nicht weil man rechts ist, sondern weil man zu links ist. Ein Kommunist oder jeder, der sich den Gesetzen der Marktökonomie als letztem Ziel widersetzt, ist ein Reaktionär. Jemand, der der parlamentarischen Demokratie und dem Parteiensystem misstraut. Jemand, der es gerne sehe, dass der Bevölkerung öfter das Wort erteilt wird, ist ein Reaktionär. Mit diesen Sätzen hat sich Michelle Welbeck zumindest als Populist geoutet. Je länger man dieser, wie üblich bei ihm, monoton hingenuschelten Rede zuhörte, desto unbehaglicher fühlte man sich. Spricht hier der Autor von Elementarteilchen, Plattform und die Möglichkeit einer Insel, der wie kaum ein anderer die Fähigkeit besitzt, die Verlorenheit der Individuen in unserer westlichen Gesellschaft mit ironischer Schärfe auf den Punkt zu bringen? Oder verbreitet hier ein Amateurpolitiker ein irgendwie nationalistisch und, ja, reaktionär eingefärbtes Weltbild? Und so passte es ins Bild, dass Welbecks Laudatorin, die ja häufig durchaus zu Recht Kritik am Islam formulierende Berliner Soziologin Necla Kelek, ihre Ansprache nutzte, um den Streit mit den aus ihrer Sicht linken Migrationsforschern fortzuführen. Und im Publikum, das zur Preisvergabe in die Berliner Dépendance der FAZ gekommen war, konnte man in der ersten Reihe den Chefredakteur der Schweizer Weltwoche und rechtslastigen SVP-Politiker Roger Köppel entdecken. Welbecks Erfolg als Literat, prophetischer Seismograph und Provokateur hat damit zu tun, dass er immer wieder die Selbstgefälligkeit des linksliberalen Mainstreams angekratzt hat. Mittlerweile, und das wurde in seiner Berliner Rede deutlich, positionierte sich jedoch in einer Weise, bei der man eine Nähe zu rechten Strömungen zumindest nicht ausschließen kann.